bei mir. Sie passt in jede Tasche, sie ist ja kein Klavier. Und fahren wir in die Berge, das mag sie gar zu gern. Da könnt ihr von der Kleinen mal ganz was Neues hören. Mit einer Mundharmonika, da kann man jodeln. Da werden alle Jodler blass. Mit einer Mundharmonika, da kann man jodeln. Das macht uns allen so viel Spaß. Kontrabass. Doch ich hab eine Freundin, mit der kann ich noch was. Und wollt ihr es nicht glauben, da fangen wir gleich an. Da will ich euch mal zeigen, was die so alles kann. Mit einer Mundharmonika, da kann man jodeln. Da werden alle Jodler blass. Mit einer Mundharmonika, da kann man jodeln.